Heino, 27. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Mein Thema ist eigentlich von gestern. Und zwar finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass du auch Straftätern ermöglicht, dass sie von ihrem Leben berichten und auch von ihrer Straftat. Ich glaube, das kann ihnen auch ein Stück weit helfen. Ich hoffe das. Nur. Unser Thema hieß gestern für die Leute, die gestern nicht dabei waren, ich habe ein Verbrechen begangen. Und es haben sehr viele Leute angerufen, auf die dieser Satz eben zutrifft. Genau. Nur finde ich es nicht gut, wenn Straftäter sich sozusagen als Selbstdarstellung benutzen. Und so kam ja das gestern vor bei dem einen Anrufer, der gesagt hat, er hätte Schulden gemacht. Durch Pleite von in Höhe von 25 Millionen. Und das ist auch mein Thema, dass eigentlich Wirtschaftskriminalität viel härter bestraft werden müsste. Weil wie ich gestern den Zuhörer so rausgehört habe von mir aus, ist mir so vorgekommen, als hätte er gesagt, okay, ich habe mich clever angestellt. Ja. Ich habe irgendwann erkannt, okay, ich kann auch Geld rausholen. Ja, und letzten Endes habe ich meine Strafe abgesessen, okay. Aber letzten Endes habe ich ja nicht so eine schlimme Straftat begangen wie Drogenhandel. Aber ich finde, was man immer sieht... Um Drogenhandel ging es da nicht bei Ihnen. Nein, aber deshalb sage ich ja, als Vergleich. Ja. Und deshalb denke ich aber... Ich denke auch, dass er eine ganze Menge Geld zur Seite geschafft hat und man ihn sogar gar nicht belangen kann. Genau. Ja. Und es ist ja auch so, normalerweise sind ja die Banken ja immer abgesichert. Ja. Es sieht aber so aus, dass der kleine Mann sozusagen jetzt an das Geld nicht mehr rankommt, was er möglicherweise auch investiert hat. Zum Beispiel Paul Schneider, wo man dann auch viel gehört hat, der hat viele Handwerker. Das alte Lied, genau, nicht mehr ans Geld kommt. Nur ist Thema Wirtschaftskriminalität. Ja. Wie kommst du gerade auf dieses Thema? Ja, ich studiere Jura. Ja. Und wie gesagt, wir haben auch häufig darüber gesprochen. Und hat es halt häufig geheißen, normalerweise sieht es halt bei diesen Prozessen so aus, dass man die gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo das Geld hingekommen ist. Und dass das dann meistens im Vergleich endet. Aber dann haben wir dann auch festgestellt, dass normalerweise die Strafe viel zu milde wäre. Ja. Naja, also der Anrufer gestern hat 8 Jahre im Gefängnis gesessen. Jetzt bezieht er Arbeitslosenunterstützung und nicht mehr. Und lebt, glaube ich, recht gut, ne? Aufgrund dessen, was er sich ja zur Seite geschafft hat. Ja, genau, das hat er ja auch offen zugestanden. Und ich meine, das finde ich ja auch okay, wenn er das so darstellt und sagt, ich war halt so clever und habe dafür gesorgt, dass es mir später dann gut geht. Okay, ich meine, wenn er es auf ehrliche Weise gemacht hat. Hat er aber nicht. Er sollte sich mal Gedanken machen, eventuell, wie viele Familien, vielleicht genauso wie er am Anfang gedacht hat, da läuft jetzt jemand rum, der mir Geld aus der Tasche gezogen hat und es ist nicht mehr da. Ja. Danke für den Hinweis, Heino. Ja, und ich finde, nächstes Mal müsstest du wie beim letzten Antworter ein bisschen härter ihn anfahren und ihn auch ein bisschen in den Arsch treten und sagen, okay, das hast du zwar so gemacht, aber ich finde es moralisch, warst du wirklich ein Schwein. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Okay, ich schreib's mir in die Ohren. Okay. Heino. Ciao. Tschüss. Norbert, 35. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal möchte ich dich mal begrüßen zu deiner Sendung. Es gefällt mir so deine Themen, was du machst. Du machst die unterschiedlichen Sachen. Danke. Und dann gab es gestern noch eine Lady, die war so kurz vor Sendeschluss dran. Ja. Die hatte vollkommen recht. So, und der andere, was da sagt, der 8 Jahre im Knast gesessen ist, weiß, der angeblich die paar Millionen beiseite geschafft hat, das gibt es nicht. Okay, das wollen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Nein, du hast auch ein bestimmtes Thema. Ich hab mal gesessen, pass auf, bin mit 40 Jahren in den Knast reingekommen. Ja. Habe 1 oder 4 Monate bekommen wegen Republik, durch damals noch DDR, vor 1975. Da warst du 14? Ja. Ja. Und habe gerade drin nur noch einen Hammer nachgekriegt, 13 nochmal nach, weil mich hat versucht, einer anzumachen, weil es war eine große Zelle. Und ich wäre da nicht mehr fertig damit, weißt du? Ich habe das nicht verstanden, was du gesagt hast. Was hat da jemand gemacht? Er hat mich angemacht, weißt du? Also. Sexuell angemacht, oder? Ja, was? Genau. In der Zelle? Ja. Ja. Weißt, hätte ich schon über mich drüber gelassen, wären sie alle über mich drüber gegangen. Das war bei uns halt so. Ja. Ich habe nichts irgendwie gegen welche, die ein bisschen andersrum sind. Soll jeder machen, wie er denkt. Also er hat dich in der Zelle angemacht, du warst alleine mit ihm in der Zelle. Ja, stimmt. Wie weit ist es gekommen und gegangen? Naja, ein bisschen an den Arsch gefasst und so, und zwischen die Beine gefasst. Und die anderen haben Beifall geklatscht. Ach, da waren andere schon auch doch dabei. Wir waren 36 Mann auf der Zelle. 36 Mann auf der Zelle, also ihr beide wart nicht alleine. Ich kann dir die Adresse geben, ich kann dir die Nummer geben. in Salzburg 5, in Naumburg 4800. Ja, nee, ich höre keine, was soll ich mit Adresse? Nein, macht nichts rein. Also, es waren mehrere in der Zelle und ja, vor den anderen hat er dich da versucht anzumachen? Ja, die habe Wetten abgeschlossen, ob er mich kriegt oder ja, nichts weiß. Aber er hat dich letztendlich doch nicht gekriegt. Naja, weil es nicht mehr überlebt hat, weißt du, aber ich hab's nicht gewollt, weißt du, und ich wäre nicht mehr fertig damit. Ich verstehe dich so schlecht. Er hat's nicht überlebt, oder was? Ja, ich hab einen Tötungsdelikt begangen damals. Das war da gestern das Thema, oder? Ja. Und du hast ihn umgebracht? Ja. Ich hab ihn umgebracht, ja. In der Zelle, in der Knastzelle. Und die anderen? Die sind in ihre Betten geblieben, weißt du, das einmal. Die haben alle zugeguckt. Wie hast du ihn umgebracht? Mit den Händen. Hast du ihn erwürgt? Nein. Sondern? Ein paar Schläge. Und er war sofort tot? Ja. Ich kenne die Stelle, wo man hinschlagen muss, davon abgesehen, weißt du. Mhm. Ja, was ist dann passiert? Danach? Was danach? Ja. Na ja, dann ist jemand an der Tür gegangen, hat dran geklopft und hat gesagt, hier gibt's eine Leiche in der Zelle, holen Sie mal den Typ da raus. Und mich haben sie rausgeholt, weißt du. Ich habe eine Gerichtsverhandlung gekriegt. Ja, das war alles noch in der ehemaligen DDR? Ja. Ja, und? Von 1975. Ja. Na, mir ist danach nicht so... Heute kann ich etwas drüber lachen, weißt du? Zu was wurdest du dann verurteilt? Zu 13 Jahren Haft. 13 Jahren Haft. Ja. Und du kommst heute noch nicht über diese Tat hinweg? Genau. Im Gegenteil, heute knallt es mir alles wieder raus, wenn ich was trinke oder so, oder egal. Früher war ich immer lustig oder gesellig, weil ich wäre nicht damit fertig. Wenn heute was passiert irgendwo, ich ziehe immer andere zur Rechenschaft. Mhm. Bereust du diese Tat aufrichtig? Ja. Ja. Aber die andere Sache ist, ich werde das auch nicht mit mir geschehen lassen, was der vorgehabt hat. Weißt du, was die Kripo zu mir gesagt hat? Es gab da keine Kripo, es war der Morduntersuchungskommission. Was sie gesagt haben, die hätten mich gerade rennen lassen, die hätten mir die Republikflucht geschenkt, weil der war registriert wegen sowas. Der war wegen Sittlichkeitsdelikte registriert. Mhm. Aber trotzdem, mir geht das nahe, weißt du? Also, du hast meinen Kopf raus. Ja, natürlich. Du hast deine offizielle Strafe hast du abgesessen. Und das ist so, ne? Ja. Ja. Und aber es lebt in dir und kommt immer wieder hoch und du denkst ganz viel dran, träumst vielleicht sogar davon. Ja. Mhm. Aber ich find's auch so beschissen, weißt du? Was findest du beschissen? Dass ich sowas gemacht habe, ja. Tja, was soll ich dazu sagen? Du hast einen Menschen umgebracht. Naja. Und, aber mir gefällt das nicht. Mhm. Ich verfolge keine Sendung schon seit Monaten. Mhm. Das sind die besten Themen. Ich habe schon ein paar Mal anzurufen oder so. Norbert, hast du Menschen, mit denen du darüber in den letzten Jahren, es ist ja lange her schon, reden konntest? Mit denen ich darüber reden kann. Ja, oder hast du das mit dir alles immer alleine ausgemacht? Ich muss das mit mir alleine ausmachen. Hast du keine Frau, keine Freunde? Doch, ich lebe im Moment mit jemandem zusammen, das ist schon okay, aber... Mhm. Aber das Thema kannst du da nicht so ansprechen. Sie weiß es auch, warum ich gehockt bin. Mhm. Aber ich lasse halt die ganze Wut mitunter, weißt du, wenn ich mal einen getankt habe. Mhm. Oder so, wenn es mir die Sicherung durchknallt. Was machst du dann? Die ausbüßen. Das muss sie ausbüßen. Was machst du dann, wenn du so wütend bist? Schlägst du sie auch? Ja. Leider, ja. Warum trinkst du dann überhaupt, wenn du weißt, dass du so ausrastest, dann? Ich möchte vergessen, weißt, was damals passiert ist. Ja, aber so vergisst es nicht. Das musst du ja schon kapiert haben, dass das nicht funktioniert so. Ja, stimmt. Ich kann trinken, wie ich will. Ich werde es nie vergessen. Mhm. Und die Gefahr besteht, wenn du so gepolt bist, dass du unter Umständen im Suff vielleicht nochmal etwas sehr Schlimmes machst. Ich wäre mich wütend, für so nochmal sowas zu machen. Ja, aber wenn du eine Frau schon schlägst, dann könnte vielleicht der Schritt weiter gar nicht so weit sein. Du hast schon recht, doch. Ja, stimmt. Ich würde an deiner Stelle, du kannst den Menschen nicht wieder lebendig machen. Aber ich hab's aber gemacht. Bitte? Ich hab's aber gemacht. Ja, klar. Ja, ja. Dieser gottverdammten Zelle. Also musst du für dein Leben in irgendeiner Weise einen Weg finden, damit zu Rande zu kommen. Und ich glaube, du kommst damit nicht so sehr zu Rande. Ich würde an deiner Stelle wirklich sehr ernsthaft mir überlegen, zu einer Beratung zu gehen. Ich bin ja schon in Beratung seit über 2,5 Jahren, seitdem ich wieder auf freiem Fuß bin, weißt du? Und das hilft nichts? Nein. Woran liegt das? Weil es schlecht zu erklären, weißt du? Aber okay. Ich rede mit den Leuten immer über die Vergangenheit, so über Kindheitsprobleme und so, aber nie über die Tat. Mhm. Es ist vielleicht auch der falsche Therapeut, ich weiß es nicht. Soll ich mal die Stelle wechseln? Vielleicht. Ich würde gerne vorschlagen, Norbert, dass du darüber, wie du dich in dieser Beratung jetzt weiter verhalten sollst, mit unserer Psychologin jetzt noch ein bisschen unterhältst. Hast du eine Psychologin? Ja, hier ist jemand im Hintergrund. Ja. Und die kann das auch besser und fachkundiger beurteilen als ich. Mhm. Dann bleib mal am Telefon und ja, wir schalten. Das wäre ganz nett. Ja, und wir schalten rüber. Ich möchte mich nochmal bedanken bei dir. Ja. Du machst eine gute Sendung. Und mach weiter so. Alles Gute. Das sind immer interessante Themen. Ja, alles Gute. Also tschüss, Domin. Tschüss, ciao. Brigitte, 57 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt wollte ich so locker anfangen, aber mir steckt der Schreck noch in den Gliedern. Wenn man das so durchs Telefon hört, dann ist auch die Stimme dieses Menschen so nah. Ja. Und ich wollte eigentlich dich trösten. Jetzt sage ich erstmal ein Wort des Trostes zu ihm, weil ich ja Christin bin, sage ich ihm einfach, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der das bereut, als über 99 Gerechte, denk an Paderborn, die der Bekehrung nicht bedürfen. Ja. Vielleicht, ich weiß es nicht, ist aus meiner Hilflosigkeit so einem Menschen gegenüber gesagt. Ja, aber es ist auch sicher ein sehr schönes Wort und auch unter Umständen auch doch hilfreich. Ja, wollen wir mal hoffen. Ich wollte dich eigentlich ein bisschen aufmuntern, weil ich so dachte, der Besuch in Paderborn, ich habe es am Fernsehschirm miterlebt und ich bin gebürtige Paderbornerin. Ja. Und ich habe mit dieser Stadt ein sehr schweres Schicksal gehabt und trotzdem liebe ich sie noch. Ich war öfter mal hin und irgendwo hat der Mensch halt zu Hause. Was für ein Schicksal war das? Ja, weißt du, ich bin 39 geboren und ich habe die Stadt erstmal als Kind nur als Trümmerhaufen erlebt. Mhm. Da, wo der Papst heute so lang fuhr, vom Bahnhof bis zum anderen Ende. Nur Schutt und Asche. Mhm, Und da, wo du gesessen hast, das hat es ja, sagen wir mal, vor 50 Jahren noch gar nicht gegeben. Das hat man ausgegraben. Ne? Das hat man ausgegraben und lange gerätselt. Ja. Und für mich war das als Jugendlicher unheimlich toll, dass aus dem Schutt mal wieder so etwas Tolles entstand, dass man Geschichte wieder hatte. Ja, ja. Und deswegen finde ich das auch irgendwie. Aber ich wollte eigentlich sagen, du hast dich wacker für uns geschlagen. Es war sehr schwer. War sehr schwer. Ja, es war sehr schwer. Und du warst auch irgendwie hinterher, du warst zu einsam da. Du hattest keine Mitstreiter. Das war so, ja. Und das Publikum war zu 90% natürlich gegen mich. Ja, ich kenne dich aber wohl. Ja. Ich hätte ja erwartet von dir, weil du ja nur für sich so einen Schalk im Nacken wohl hast. Aufgrund deiner Mütze wurdest du ja hinterher angesprochen. Selbst das noch, ja. Und vielleicht ist die ja auch kaputt gegangen oder was? Du hast sie heute gar nicht auf. Nee, die ist noch ganz heil. Ist noch heil. Man hat sie mir nicht vom Leibe gerissen. Nein. Ich so habe schon am Telefon eben gesagt, wenn man hinterher weiß man es immer, zu sagen, ja, fragt ihr den Papst das auch? Ja. Der hat doch auch immer so. Ja, genau. Ja, so ja, kennt die auf, nicht? Der konnte ja auch mal abnehmen, nicht? Also du wolltest mich trösten? Dass ich das nicht so hart, so schwer nehmen soll, was da abgegangen ist. Ja, weißt du, und zwar bin ich in einem Punkt, kann ich dir nicht ganz und auch zum Teil den Leuten nicht ganz folgen, die bei dir anrufen. Das ist einfach der Punkt, habt ihr die Aussage des Papstes noch so furchtbar nötig? Hm. Denn weißt du, ich war als junge Frau, deswegen sage ich in Paderborn, hat zwei wirklich sehr schwere Schwangerschaften, wo es beides mal entweder mein Leben oder das der Kinder oder beides auf dem Spiel stand. Und mein Arzt sagte mir hinterher, mein Hausarzt Brigitte, das dritte Kind ist dein Tod oder es wird auch sterben. Du hast wieder erwarten zwei gesunde Kinder. Du musst als Mutter deine Pflichten. Es darf keine neue Schwangerschaft geben. Ja. Und da gab es diesen Papst noch nicht. Da gab es einen Vorgänger, den man den Pillenpaul nannte. Ist dir sicher noch ein Begriff. Ja, ja. Und mein Arzt, der hatte in den Kriegswirren, mein Oberschlesier war da geflüchtet, da hatte der seinen Glauben verloren. Und er sagte, Kirche hin, Kirche her, weil er unsere Familie kannte und brachte mir die Pille mit. Und habe ich die nicht vertragen, dann brachte er mir andere Dinge mit. Ja. Ich habe eben schon gesagt, heute frage ich mich oft, warum war kein Kondom dabei. Ja. Aber wie auch immer, ich habe eigentlich unter diesem Damoklesschwert nie so richtig eine befreite Sexualität. Das ist genau das große Argument, was ich immer was anführe. Ja. Und dann bin ich aber irgendwann so weit gekommen, du musst ich einfach mal sagen, ich habe auch zweimal im Leben Theologie studiert und weiß so vieles, auch die Menschen werden ja auch künstlich dumm gehalten. Und das werfe ich ja auf der ganzen Pfaffenlande vor. Ich sage nicht immer alle, sondern viele. Nicht allen, weiß Gott. Nicht allen, da muss man immer Ausnahmen machen. Und ich sage mir heute nur so, ja, ob man es nur beten nennt oder ich nenne es immer mit Gott sprechen, aber das tue ich wohl. Und da sage ich mir immer, du kennst dein Fußvolk selbst. Ich kriege keine Hilfe. Ich kriege keinen Rat. Ja. Ich habe in Fragen von 218, wie ich mich damals entscheiden sollte, schlimme Sachen erlebt. Da habe ich oft hinterher so in der Kirche gesessen und habe gesagt, von denen kriege ich keinen Rat. Du traust mir also zu, aufgrund dessen, dass ich dich ja nicht kränken will, dass ich ja eigentlich nach deinem Gesetz leben will. Du traust mir zu, eine reife, selbstständige Entscheidung zu fällen. Und das habe ich dann getan. Warte, bist du heute noch in der Kirche? Nein, ich bin zwar nicht offiziell ausgetreten, denn das ist ja so, wenn man vom schmalen Unterhalt lebt und keine Steuern zahlen muss, dann kriegt die Kirche auch nichts ab. Ja. Also das kann nicht der Grund sein. Und ein anderer ist einfach so, Kirche ist für mich etwas anderes noch. Warum muss ich austreten? Ich kann wegbleiben. Ich kann einfach wegbleiben, wenn ich dann... Aber ich kann auch immer wieder reingehen, wenn ich will. Meistens gehe ich rein, wenn sie leer ist. Ja. Brigitte, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute für dein Leben weiter. Ja, danke. Und dir kein Kompliment jetzt. Nein. Nur alles Gute auf deinem weiteren Weg. Vielen Dank. Tschüss, Brigitte. Ciao. Tschüss. Anna. Hallo. 26 Jahre. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ja. Und zwar hatte ich mich verliebt. Ja? Hattest dich verliebt? Hatte mich verliebt, ja. Es hat sich alles schon wieder relativiert. Erzähl. Und zwar war es Ende letzten Monats. Ich fahre auf die Tankstelle mit meinem Roller, wollte tanken und die Reifen aufpumpen. Ja. Und da spricht mich so ein netter junger Mann an. Ja. Man, passiert mir ja auch nicht jeden Tag. Nee. An der Tankstelle auch noch, ne? Ja. Und war also ganz nett und es war halt Freitag. Ich denke, ach, nimmst du einen Flirt mit, kommt man ja auch besser ins Wochenende. Ja. Und war noch am Flirten und so und auf einmal will er sich auch mit mir auch noch verabreden. Aha. Also frage ich mich halt erstmal, ja, warum nicht, ne? Ein forscher junger Mann. Ja, ja. Ja. Hat mir auch ganz gut gefallen so und dann haben wir uns halt nächsten Tag zum Eisessen verabredet. Dabei blieb es dann nicht. Dann waren wir eben, war hier Stadtfest, dann waren wir essen und dann noch im Kino. Ich war also irgendwann so gegen 2:30 zu Hause. Ja. Und es war so total nett. Nächsten Abend haben wir telefoniert, da drauf den Tag uns getroffen und dann wieder getroffen, also... Und also es war einfach immer toll. Ich habe noch nie so viele Komplimente in meinem Leben erhalten. Ne? Und Also er hat dir gut gefallen. Es war eine schöne Spannung zwischen euch beiden da. Und das ging so ein paar Tage. Ja. Und dann? Ich schien ihm halt auch gefallen zu haben. Ich meine. Gab es denn schon so ein bisschen so Händchen halten? Und ja, so? Ja, Händchen halten. Küsschen auch? Ja, es fing sehr langsam an und ja. Das hat mir gerade so gut gefallen. Aber, es kommt jetzt ein dickes Aber, ne, höre ja, ich. Ja, ja, ja. Nämlich? Ja, und dann waren es so circa 10 Tage. Ja. Dann habe ich gedacht, hoppla, du hast dich verliebt. Ja. Und dann waren wir eines Abends essen, schon beim Italiener, mit Kerzen und so. Ja. Und dann habe ich halt meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm halt, weil ich seine Zeichen auch so gedeutet hatte, dass er ähnlich empfindet, habe halt gedacht, ein ganzes Wagen hat ihm gesagt, dass ich mich halt verliebt hätte. Ja. Ja, da war er ziemlich baff. Soweit hätte er nicht gedacht. Das wäre alles, soweit hätte er nicht gedacht. Und also das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil, wie gesagt, wir haben Händchen gehalten, wir sind Arm in Arm durch die Stadt gegangen. Ja. Im Kino haben wir so ein bisschen gekuschelt und vorm Schlafengehen telefoniert, so zu Gute Nacht nochmal. Also die ganzen üblichen Sachen, ja, die man so macht, wenn man anfängt, ja, sich ganz, ja, schön zu verlieben. Genau. Ne? Ja. Und ich hab männliche Freunde und das läuft anders. Ne? So, und dann sagte er sei völlig baff darüber. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ich muss gucken, dass ich mich schütze, weil das Problem ist auch, der kommt hier nicht aus der Stadt, der ist hier, macht hier seine Ausbildung, ja, hat in 3 Wochen Prüfung und ist dann weg. Hast du ihn ja nicht gefragt, ja, wie er das empfindet und warum er sich auch so verhalten hat, die 10 Tage vorher? Also ich habe ihn sicher gefragt. Was antwortet er darauf? Wie erklärt er das denn? Ja, erstmal, so im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, sehr ausweichend. Mhm. Er hat nur gesagt, also wir haben noch eine schöne Zeit und es passt alles so toll und wir verstehen uns gut und haben Spaß. Aber er hat sich sowas nicht dabei gedacht. Er sagte auch wohl, er wird wohl eine Nacht auch hier bleiben. Und er könnte aber nicht garantieren, dass da nichts passiert. Ne? Mhm. Also und alles nicht klar, ne? Nee, völlig unklar. Und der Stand der Dinge im Moment ist... Also ich hab das letzte Mal Montag mit ihm telefoniert, ja, und er war irgendwie nicht so gut gelaunt, fragte mich, ob ich nachher zu Hause bin. Ich sagte, ja, er wird sich melden. Ja. Ich bis tief in die Nacht aufgeblieben, gewartet, wer sich gemeldet, war er. Mhm. Und jetzt habe ich seit da nicht mehr mit ihm telefoniert. Seit Montag. Ja, also ja, ich habe mir fest vorgenommen. Und er hat auch nicht... Nicht gemeldet, nicht gemeldet. Nee, gar nicht. Komischer Typ, ne? Das ist völlig komisch. Also er wirft mir vor, dass ich das falsch gedeutet habe, weil hier im Norden, also ich wohne so in Westfalen, ja, sind die Leute halt zugeknöpfter und verklemmter. Und ich weiß nicht, das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ab irgendwo, weißt du, das Äquator sind die Leute oberflächlich, ja, weil sie so offen, ja, sind. Das finde ich völligen Quatsch, ne? Nun hast du gerade ganz am Anfang gesagt, ich hatte mich verliebt. Heißt das, dass du jetzt dich da wieder ein bisschen zurücknimmst? Ich versuche es. Ich habe das, ne, irgendwo ganz tief begraben, ne? Weil du das sonst, ist ja da. Weil du dich sonst wahrscheinlich ja zu unglücklich fühlst, ja, ne? Ja, das tut ja weh, ne? Mhm. Also wenn ich würde an einer Stelle noch ein bisschen an dem Burschen dranbleiben. Ja? Es kann ja, ich weiß nicht, es kann ja sein, dass da irgendetwas ist bei dem im Hintergrund, weiß ich jetzt, vielleicht ein großer Trennungsschmerz oder irgendein ein Liebesunglück. Ja, er sagte irgendwie, seine Freundin ist irgendwie im Dezember mit seinem Fußballkollegen durchgebrannt. Ja, siehst du. Dass da irgend sowas ist, dass der auch diese Gefühle noch gar nicht so zulassen will bei sich. Wenn die ja wirklich an dem gelegen ist, also ja Gott, ich würde so meinen, ich würde dann noch ein bisschen bohren und baggern und gucken und irgendwann dann auch sagen, oder für mich auch sagen, oder ihm auch sagen, also dann geht's halt nicht, ne? Ja, ich habe es ja versucht und also er hat mir auch irgendwann gesagt, also dann sag mir lieber, es ist nicht, er hat auch nicht eindeutig gesagt, mir ist das unangenehm, wenn du irgendwie jetzt da irgendwas versuchst. So. Aber ich meine, schön ist ja, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen zögerlich zu sagen, kapp die Leitung, weil sich das doch sehr angenehm miteinander so entwickelt hat, ne? Ja. 10 Tage. Deswegen würde ich da eine Chance der ganzen Sache noch geben. Ja, aber ich weiß nicht, kriegt so ein Mann denn vielleicht Angst, wenn man ihm sagt, man ist verliebt? Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was in dessen Vergangenheit, in der Biografie abgegangen ist. Triff dich nochmal mit ihm. Meinst du? Ja. Ja, ich die Liebe ist es wert. Versuch ja, es. Ja, ich weiß aber nicht, ob er es wert ist. Ich habe dann auch Angst, irgendwie zu aufdringlich zu werden. Ja, klar. Aber einmal vielleicht noch. Ich bin ja wirklich ein Freund der Radikalkur, der Radikallösung. Aber in diesem Fall irgendwie meine ich so... Ja, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt schon ganz stolz, dass ich 4 Tage durchgehalten habe. Oder warte mal ab, ob er sich nochmal meldet. Ja, bis er sich meldet. Dann kannst du ja vielleicht auch nochmal initiativ werden. Ja, Anna. Also ich will eigentlich warten, dass er sich meldet und dann werde ich wahrscheinlich sowieso schwach. Vielleicht hat er jetzt zugehört. Ach, das wäre natürlich... Ich weiß nicht, der hört nur BBC. So einer ist das. Dann finde ich den schon ganz unsympathisch. Nein, das kann man so nicht sagen. Anna, wie auch immer, ich wünsche dir Glück, ne? Ja, ich mir auch. Glück wünsche ich dir, egal wie, wo es mir auch herkommt. Okay. Alles Gute, ciao. Alles gut, tschüss. Kleine Pause. So, Freunde, wir machen weiter. Das Talkradio Domian ist hier vom Westdeutschen Rundfunk zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Und heute Nacht haben wir ein offenes Talkradio. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 2911, kostenfreie Nummer 0130 2911. Und bevor es weitergeht, mal wieder eine Domian-Postecke. Und es hat geschrieben, Volker, 29 Jahre aus Dresden. Und der Volker schreibt, ich fand die Aktion mit Lilo Wanders letzten Freitag ganz toll. Und mich hat es richtig umgehauen, als rauskam, dass sie gar keine Frau ist. Ich hatte mich in den letzten Monaten und Wochen schon richtig in sie verknallt. Damit ist es jetzt vorbei. Finde sie querstrich ihn aber trotzdem noch sehr gut. Da wird sich Volker die Lilo sicher sehr freuen und sie ist beruhigt. Und der Volker schreibt als PS-Note noch drunter, macht doch solche Sachen mit Promis demnächst öfters. Das wollen wir auch machen, Volker. So in unregelmäßigen Abständen. Nächste Woche Freitag wird sich hier dem Talkradio-Publikum Hella von Sinnen stellen. Ihr könnt dann während der ganzen Sendung hier anrufen, eure Meinung äußern zu Hella von Sinnen oder auch Fragen formulieren und etwa 10 vor 2, nächsten Freitag, ist die Hella dann live hier an der Strippe und wird all das kommentieren und beantworten, was ihr zu ihr und über sie gesagt habt. So, dann der nächste Brief. Viel Post und Faxe, nochmal zum Thema Papst. Und ich habe hier noch eine Stellungnahme und dann soll es auch langen. Es schreibt Frau Sigrid S. aus Gütersloh. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Wut über Sie zum Ausdruck bringen soll. Ihre Bemerkungen über den Papst, Ihr Auftritt in Paderborn und Ihre Parteinahme für unrelevante Gruppen in der katholischen Kirche, Klammer, wer hat schon das Volksbegehren unterschrieben, sind derart abstoßend und primitiv, dass ich dafür keine Worte finden will. Eine schöne Formulierung. Sie will dafür keine Worte finden. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Kirche und Ihre theologische Kompetenz ist gleich null. Liebe Frau Sigrid S. aus Gütersloh, ich glaube, man braucht nicht 12 Semester Theologie studiert zu haben, um Menschenverachtendes als solches zu erkennen. Und ich sage nochmal und sage es gerne immer und immer wieder. Wer Frauen und Schwule so massiv diskriminiert, wer gegen Safer-Sex-Kampagnen ist und wer gerade in Bezug auch auf die dritte Welt, gegen Pille und Kondom ist, der besitzt für mich keine moralische Kompetenz. Das nochmal zum Papstbesuch. Dann Daniel aus Hessisch-Lichtenau. Lieber Domian, ich bin 16 Jahre alt und habe ein großes Problem. Meine Freundin und ich wollen miteinander schlafen. Wir sind ganz wild darauf. Aber wir wissen nicht wo. Etwa in meinem Kinderzimmer. Da käme ich mir ziemlich blöd vor. Außerdem könnte meine Mutter reinkommen und bei meiner Freundin geht es auch nicht. Lieber Daniel, ich hatte meinen allerersten Sex im Keller. Wäre das eine Idee? Oh, jetzt ist auch bald Sommer, dann geht doch einfach in den Wald. Dann habe ich eine Autogrammkarte von mir selbst zurückgeschickt bekommen, und zwar von Gudrun aus Stuttgart. Die schreibt, Domian, wenn du dich schon nicht mit mir treffen willst und nicht mit mir ins Bett gehen willst, dann schicke mir wenigstens ein Aktfoto von dir. Liebe Gudrun in Stuttgart, es gibt noch keine Autogrammkarten als Aktfoto. Wenn es irgendwann welche gibt, dann schicke ich sie dir natürlich zu. Und nochmal was, die beliebte Rubrik Talkshow. Mark 23 aus Dortmund schreibt, hallo Domian, die Leute fragen dich immer so viel und ich habe auch ein paar Fragen. Erstens, magst du Maruscha? Ja, die mag ich sehr, finde ich klasse. Warst du schon mal bei einer Prostituierten? Ja, ich war einmal bei einer Prostituierten und das war auch ziemlich scharf und interessant, das bereue ich nicht. Dann, wenn du einen Mann triffst, wohin guckst du am liebsten? Nur in die Augen, nur in die Augen und immer wieder in die Augen. Und die vierte Frage, das ist nun eine sehr geschickte Frage von Marc. Hast du schon mal ein Kondom in der Größe extra large, also Übergröße, ausprobiert? Natürlich, immer und immer wieder. Und es ist viel, viel, viel zu klein und viel, viel, viel zu eng. Lieber Marc, das war's zur Postecke. Und jetzt begrüße ich herzlich den Ronald und der ist 14. Ja, schönen guten Tag. Und zwar, ich wohne in Berlin. Ja, und schön. Ich habe eine Brieffreundin in Schwerin. Und wir wollen uns auch bald sehen, da wir uns beide ziemlich lieben. Und für mich sind halt auch so Brieffreundschaften so die einzige Möglichkeit, mit einem Mädchen Kontakt aufzunehmen. Ja. Ja, und? Naja, und Und jedenfalls, ich weiß nicht, ich bin auch so ziemlich einsam und so. Ja. Und ja, ich weiß nicht, und ich bin irgendwie auch zu schüchtern, jetzt ein Mädchen anzusprechen. Und da bleibt mir eigentlich nur noch so die Brieffreundschaften, weißt du? Ja. Und das wäre es eigentlich auch. Aber du hast also eine feste Brieffreundin in Schwerin. Mhm. Und das ist auch schön und nett. Ja. Und ihr schreibt euch viel, tauscht euch aus. Hast du ein Foto von ihr auch? Ja, na logisch. Ja, ja klar, logisch. Und findest du sie gut? Ja. Ja. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du schon in sie verknallt bist, richtig? Ja. Ja. Aber es besteht keine Chance, dass ihr euch mal trefft. Doch, die Chance würde schon bestehen. Und also wir wollen uns jetzt auch bald treffen. Sie hat es auch schon mit ihren Eltern so weit ausgemacht und so weiter. Ich muss das nur jetzt erstmal meinen Eltern beibringen. Ja. Aber das ist doch schon mal eine gute Perspektive. Ja, ist ja auch. Ne? Also sie hat mit ihren Eltern darüber gesprochen. Ja. Und die stimmen dem zu. Ja. Dass du nach Schwerin kommst oder sie nach Berlin fährt. Mhm. Ja, was denn? Wohin? Ja, also, sie meinte wohl, ich sollte jetzt von Berlin zu ihr nach Hause fahren und da könnte ich wohl auch eine Woche wohnen. Also in Schwerin, dann bei der Freundin. Und du hast es deinen Eltern noch nicht beigebracht? Nö. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß ja nicht, was sie davon denn halten und so. Ja, fragst du doch ganz einfach. Naja, ich weiß nicht. Also, mein Vater und so macht immer so kleine Anspielungen, so wie, ach na, wollt ihr denn noch miteinander schlafen oder so und. Mhm. Würde ich mich gar nicht beirren lassen von. Mhm. Weißt du, wenn du gerne dahin fahren möchtest und du das Mädchen nett findest und ihr euch schon gut versteht per Brief und die Eltern sogar damit einverstanden sind von den Mädchen, ist doch toll. Da würde ich mich auch gar nicht groß schämen dann für meinen Eltern. Und wenn dein Vater da irgend so einen komischen Spruch loslässt, egal. Mhm. Ja, weil weißt du, ich bin auch so generell immer schon ein bisschen einsam und so. Ja, eben. Denn Und da sind halt einfach für mich frühe Freundschaften. Ich meine, so will ich ja niemals in Kontakt mit einem Mädchen kommen. Mhm. Also, Ronald, ich würde das aber jetzt auch dann wirklich, wenn die Voraussetzungen jetzt schon so günstig sind, da fehlt jetzt eine Hürde noch. Die Hürde sind deine Eltern, ne? Mhm. Hast du denn Angst vor denen, dass die dir das nicht erlauben? Naja, also, ich weiß nicht, ich kann nicht so gut einschätzen, aber was ich auch schon ein bisschen blöde finde, ist, also ich meine, wir sind uns jetzt auch schon im Brief ziemlich nahe gekommen. Ja. Auch so mit, was weiß ich, sie hat auch schon, also sie ist 14 und sie hat vorher schon mal mit einem Jungen geschlafen und so. Und ich weiß nicht, da muss ich dann auch aufpassen, ja, dass ich mich da nicht zu sehr unter Druck gesetzt fühle. Ja gut, das kannst du mit ihr aber dann auch besprechen. Mhm. Ne? Wenn du noch nicht möchtest, dann möchtest du halt nicht. Man muss ja auch nicht gleich miteinander schlafen, wenn man sich sieht. Mhm. Ist ja auch schön, wenn ihr euch erstmal so trefft und ein paar Tage, eine Woche miteinander verbringt. Aber das kannst du ihr ja auch so sagen, wenn du das nicht möchtest. Ja, ich weiß ja nicht, wie sie darauf reagiert. Ja, das musst du dann mal sehen. Guck mal, du musst schon irgendwas machen und nicht nur einfach da sitzen in Berlin und Däumchen drehen, ne? Und nachdenken. Mhm. Vom Nachdenken kommt nichts. Mhm, okay. Also ich würde mal die Eltern schon fragen. Mhm. Und dann ab nach Schwerin. Okay. Wie heißt sie? Sie heißt Stefanie. Zu Stefanie. Mensch, Ronald, das wird ein Sommer. Viel Spaß, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Peter, 24. Ja. Ja. Und zwar mein Problem. Ich lebe jetzt getrennt. Ja. Und meine Frau hat die Scheidung eingereicht. Ja. So, jetzt muss ich allerdings, davor gibt es eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, ich trainiere seit der dritten Klasse aktiv Fußball. Ja. Habe auch sehr große Erfolge gehabt. Und ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Ich bin zum Beispiel 1985 Kreismeister geworden. Ja. Also in der DDR noch. Zähl mal nicht alles auf. Ich glaube, du bist ein guter Sportler. Ja, ja. Das hat aber direkt jetzt nichts mit der Frau, Freundin zu tun. Ja. Mein Problem ist, dass ich finde jetzt einfach keinen neuen Kontakt zu jungen Frauen, weil ich habe es jetzt dreimal erlebt. Ja. Also ich habe auf Annoncen geschrieben. Ja. Und sie haben dann eben zurückgeschrieben, ja, was sind denn deine Hobbys und so. Und ich habe nur das eine Hobby. Fußball. Ja. Habe es angegeben. Und da waren die verschreckt gleich. Und sagen wir es mal so, ich habe da nie wieder was davon gehört. Naja, ob das nur an dem Hobby Fußball liegt, glaube ich nur auch nicht. Also im Klartext, du suchst eine neue Frau und weißt nicht, wie du da rankommen sollst. Ja, genau. Und 24 Jahre. Ja, und dazu muss ich sagen, ich bin wahnsinnig schüchtern. Aha, ich wollte gerade sagen, stürzt sich ins Leben, Junge. Ja, das ist das nächste Problem. In Premnitz gibt es so viele Rechtsradikale. Ja. Und ich bin neutral, ich bin also weder rechts noch links. Ja. Und ich bin schon zweimal von Rechtsradikalen verdroschen worden. Mhm. So, und deswegen traue ich mich auch nicht so in der Disco und so wie andere vielleicht. Mhm. Und ich weiß einfach nicht weiter. Ich habe jetzt auch schon selber zwei Annoncen in der Zeitung gesetzt. Ja. Keine Antwort. Mhm. Wie formulierst du die Annoncen? Außer, dass du reinschreibst, dass du Fußballfan-Freund bist. Ja, das schreibe ich gar nicht rein. Schaffst du gar nicht mehr rein. Nee. Wie sehen die Annoncen aus? Also, jetzt meine Liste sah so aus. Ich, 24, 1,75 groß, suche dich für gemeinsame Zukunft. Ja, ist auch ein bisschen langweilig, ne? Ja, gut. Bloß, Würde ich mich auch nicht so angesprochen fühlen. Und davor die Anzeige, die war... Ich bin ein 1,75 großer Schmusekater. So. Ja, und? Der auf der Suche nach einer Schmusekatze ist. Ja, schon ein bisschen kreativer schon. Ne? Ja, aber darauf hat sich auch keiner gemeldet. Mensch. Du gehst gar nicht in Diskotheken mehr? Kaum. Kaum. Hast du ein Auto? Nein. Auch nicht. Das heißt, du bist dann auf die Disco-Szene in eurem Ort angewiesen, was da... Nicht direkt, weil ich wohne zwischen zwei Großstädten und da fahren Züge oder Busse, also... Ja, welche Großstädte sind das? Das sind Brandenburg. Ja. Und Rathenow. Ja. Mensch, also dann muss doch die Möglichkeit bestehen, erzähl mir doch nichts, wenn du dich in den Zug setzt und nach Brandenburg fährst. Hm? Da gibt's doch Diskotheken, da gibt's doch nicht nur Rechtsradikale, die die Hucke vollhauen. Nein, aber der Hauptbahnhof liegt an einem Treffpunkt der Rechtsradikalen. Ach so, mhm. Und deswegen, also sagen wir es mal so, hier in unseren Breiten ist es mit Rechtsradikalen sehr schlimm. Mhm, ja. Und davor habe ich auch die meiste Angst. Mhm. Oder zum Beispiel habe ich auch, als ich vor 3 Wochen, da war ich mit 2 ehemaligen Bundeswehrkameraden in der Disco. Mhm. Und da habe ich eine etwas merkwürdige Abfuhr bekommen. Und das deprimiert doch dann auch schon. Von einem Mädchen? Ja. Ja, hör mal, das musst du nun aber auch aushalten, ne? Ja. Weißt du, ich nehme das schon sehr ernst, was du da erzählst mit den Rechtsradikalen. Ja. Es scheint mir aber auch ein bisschen so eine Ausrede zu sein. Nee, das gibt's keine Mittel und Wege, irgendwie wirklich nun da an diesem Treffpunkt vorbeizukommen, wo die immer sind? Du hast natürlich auch Schiss, du hast einfach Schiss, da einen Korb zu kriegen von den Frauen. Ach naja, das würde ich gar nicht mal so sehen, aber... mit dem Schiss nochmal, ich bin eben nicht gerade der Stärkste, ja. Und wenn da so 20 Mann stehen, da ja, ist doch klar. Über einen Bogen von 8 Kilometern ja. Da lang zu laufen. Peter, wo annoncierst du diese Sachen? In der Minimax, das ist in der Märkischen Allgemein. Ja. Gibt es denn noch andere interessante Zeitungen da bei euch in der Gegend? Nee, das ist also nur da. Ja. Ja, jetzt bin ich in meinem Latein am Ende. Du kannst nicht mehr annoncieren, du traust dich nicht in Diskotheken zu gehen. Wo sollen die Frauen herkommen für dich? Ja. Gute Frage, ne? Ja. Ich meine, ich habe mir schon überlegt, mit einer Partnervermittlung eventuell. Ach, halte ich nicht so viel von. Ja, ich eigentlich auch nicht, weil es erstens viel Geld kostet. Mach doch mal ab und zu einen Trip nach Berlin. Du wohnst dort dann nicht so sehr weit weg von Berlin. Nö. Na. Gut. Fahr nach Berlin. Berlin gibt es super scharfe Frauen. Tut mir gefallen? Gib mir jetzt Geld. Ja, das ist natürlich dann wieder ein Argument, ne? Ich bin arbeitslos. Mhm. Ich bekomme knapp 900 Mark im Monat. Was willst du damit machen? Ja, ja. Ich bin jetzt ratlos. Peter, ich bin ratlos. Ja, Es gibt nur die Möglichkeit, rauszugehen oder zu annoncieren. Ja. Mehr gibt's nicht. Klar. Bloß, wie gesagt, auf meine Annoncen hat nie einer reagiert. Ja, dann nochmal, also das muss dann halt nochmal gemacht werden. Und dann denkt ihr noch irgendwie einen schrägeren oder lustigeren Text aus. Da beißen die Leute natürlich eher an, wenn es schon was Ausgefallenes ist. Hm. Ha? Junge, ich wünsche dir Glück. Ich weiß nicht, wie du es machen sollst, aber ich wünsche dir einfach, dass da was passiert. Aber du musst irgendwas tun, vom Himmel fällt sie nicht, die Frau. Ja, ist klar. Ne? Bloß, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nichts ein, absolut nicht. Ja. Ich habe alle Möglichkeiten ausgenutzt. Ja, dann einfach weitermachen mit den Möglichkeiten. Nur so geht's. Peter. Ja. Mach's gut. Okay. Ciao. Okay, und wenn ich was gefunden habe, rufe ich nochmal an. Ja, das fände ich dann wirklich ganz interessant, ja. Tschüss. Okay. Ciao. Martina, 25. Hallo, grüß dich, Jürgen. Ja, Martina. Ja, ich bin jetzt ein bisschen was aufgeregt, weil das erste Mal ist, dass ich da ein bisschen was live ins Radio bzw. ins Fernsehen reinkomme. Egal. Und zwar, naja, ich habe ziemliche Probleme. Ich war jetzt von einer Zeit lang wegen meiner Mutter in ein Frauenhaus reingegangen. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil viele Leute kennen meine Probleme und ich möchte nicht, dass jemand da drauf jetzt kommt. Auf jeden Fall, ich mag seitdem man her, wenn ich irgendjemanden sage oder wenn jemand weiß, halt, die hat keine Mutter mehr oder so. Und ich spreche irgendein Problem an oder es ist irgendwas, eine Kleinigkeit, wo ich mich eigentlich nochmal kurz aussprechen will oder so, dann merke ich sofort, dass die Leute da für mich Verantwortung übernehmen wollen. Und also ich merke, dass ich damit ganz schön zu kämpfen habe. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich von zu Hause auch sonst, ich merke auch Vorteile, es sind nicht nur Nachteile, weswegen ich dann gegangen bin, sondern es hat im Endeffekt auch Vorteile. Also Martina, du bist, um das nochmal klar zu machen, du bist von zu Hause weg und deine Mutter ist im Frauenhaus. Nee, ich bin ins Frauenhaus gegangen, von meiner Mutter her aus. Von deiner Mutter aus? Ja. Verstehe ich nicht. Naja, da war so einiges. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, daher. Ja, es ist schwierig, weil ich muss, das verstehe ich deinen Fall nicht, aber ich verstehe natürlich, wenn du nicht zu viel sagen willst. Wie frage ich jetzt, um dich da nicht in unangenehme Dinge zu treiben? Du lebst alleine im Moment. Ja, und du bist darüber nicht sehr glücklich. Auch sagen wir so, also dass ich keine Familie habe jetzt im Moment. Ich merke schon, dass es mir im Endeffekt besser tut, weil ich bin auch ganz froh, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Hast du auch einen Beruf? Nein, ich bin Schülerin. Ich gehe auf eine Schule. Und das Finanzielle ist aber geregelt? Ja, ich lebe von Sozialhilfe. Ja. Also es geht momentan. Ich will zwar mit der Zeit sehen, dass ich irgendwie einen Job machen kann. Ja. Du hattest aber auch einen bestimmten Grund, weswegen du angerufen hast. Ja, weil ich eben merke, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so alleine bin, dass ich eigentlich in vielerlei Hinsicht auch sagen kann, so, ich darf für mein Leben selbst die Verantwortung übernehmen und so. Damit, sind eigentlich Vorteile, wo ich dachte, naja, das hat zumindest auch ein paar Vorteile, dass du jetzt alleine bist und dass du eben aufgrund dessen von Gewalt und so her auch weggehen musstest von zu Hause und jetzt merke ich eben, dass die Vorteile, die ich habe, andere mir dadurch wegstreichen, indem andere dann denken, naja, die ist so allein, die hat keine Familie, dafür müssen wir jetzt Verantwortung irgendwie übernehmen. Also dich nervt, dass die anderen da irgendwie zu mitleidig an dich rangehen. Und dann auch so, sobald ich Probleme habe oder so, sich gleich schon um mich da kümmern oder Andeutungen machen, wenn... Also dich nervt, dass sich zu viele Leute um dich kümmern? Ja. Ja, dann sag doch ganz einfach, du willst keine Hilfe. Ja, ich habe auch schon Andeutungen gemacht und hatte dann auch gesagt, wenn es mir zu viel wird oder so, habe ich Bescheid gesagt, ja, das wird mir zu viel oder das tut mir weh oder sonst was. Oder wenn dann mal jemand kam und hat das eigentlich nicht so verstanden mit meiner Mutter, dass ich da keinen Kontakt mehr habe oder so. Pass auf, Martina, ich glaube, das bringt jetzt nichts, dass wir uns hier weiter unterhalten, weil ich dich sonst Dinge fragen muss, die du nicht gerne in der Öffentlichkeit besprechen möchtest. Bleib mal am Telefon, wir schalten mal zur Elke rüber. Okay. Ja? Okay, da könnt ihr ganz anonym reden. Ciao. Okay, danke, ciao. Christel, 50 Jahre. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Grüß dich, mein Lieber. So, erstmal wollte ich dir sagen, du sprichst mir immer ständig aus der Seele und ob ich nur drankomme oder nicht, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Und gerade das, was du zu dem Papst gesagt hast oder das, was dir widerfahren ist, ich muss sagen, also es passt zu dir und auch da wiederum, ne, hast du voll aus, auch das, was du vorhin gesagt hast, sprichst du voll aus meiner Seele. Aber was anderes, also ich habe mich dermaßen geärgert über das, was die Frau, die Mutter ganz zu Anfang gesagt hat, über ihren Sohn und vor allem über, Handlungen des Jugendamtes. Ja. Ich habe genau andere Erfahrungen gemacht und zwar bin ich schon jahrelang eben mit dem Jugendamt in Verbindung. Ich bin Sonderschullehrerin und habe dort mit Schülern zu tun, die überwiegend milieugeschädigt sind. Ja. Und zwar vom Elternhaus her. Zudem mache ich selbst auch Drogenberatung in der Schule und ich weiß, dass die Eltern diejenigen sind, die die Probleme machen. Ja. Aber an die komme ich nicht ran. Mir sind die Kinder anvertraut und da muss ich sagen, dass die Eltern diejenigen oft sind, die die Verantwortung abschieben. Wenn ich Unterricht früher gemacht habe, dann sah das anders aus. Inzwischen ist es so, dass wir Erziehungsarbeit leisten müssen. Mhm. Und wenn ich das Jugendamt wirklich zu Hilfe bitte, weil ich sehe, das Kind geht vor die Hunde, das geht auf den Strich, also auf den jungen Strich, ich hole die dann nachts raus und die Eltern kümmern sich einen Dreck darum, dann muss ich ganz ehrlich sagen und ich das Jugendamt dann einschalte, dass das jahrelang dauert und ich sehe dieses Kind jeden Tag, das Jugendamt sieht es allenfalls mal einmal in der Woche, kommt dann an die Familie nicht heran und dann sagt die Mutter mir da so ein Blödsinn, dass das Jugendamt da kurzerhand das Kind wegnimmt. Ja, sowas habe ich ja wohl noch nicht gesagt. War mir auch sehr unverständlich. Und ich war in verschiedenen Städten in Schulen, ich muss sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. So geht ein Jugendamt nicht vor. Christel, wie bewertest du denn, auch aus deiner Erfahrung heraus, dass diese Mutter direkt ihren eigenen Sohn angezeigt hat? Ich habe das gleich zu Anfang nicht. Ich habe es ein bisschen später eingeschaltet. Mhm. Kannst du mir ganz kurz sagen? Sie hat entdeckt, dass er irgendwie eine ganze Menge Haschisch, Marihuana bei sich hatte. Ja. Und der Junge war abgehauen und dann hat sie den Jungen quasi angezeigt und das Zeug zur Polizei gebracht. Ja, ich bin gespalten. Ich habe ja nun eben mit Drogenabhängigen auch zu tun. Mhm. Und wenn auch nur in der Schule, aber ich kenne etliche Beratungsstellen. Ich arbeite auch mit der Polizei hier zusammen. Ja. Und wir haben auch immer Tagungen. Also ich würde auf jeden Fall, es gibt selbst Hilfegruppen auch in jeder Stadt und die gibt es zu Genüge. Und da würde ich mich erkundigen. Dann würde ich das, da gibt es auch Beratungsstellen, denen ich das anvertrauen würde. Ja. Und dann würde ich gleich eben diese Beratungsstelle in Anspruch nehmen und den Fall schildern, vor allen Dingen das Zeug erstmal wegnehmen und sicherlich mit dem Kind sprechen, um Gottes Willen. Ganz klar. Aber die Mutter, denke ich allein, wenn man so nah einem Kind ist, hat man immer Verständnis für alles Mögliche. Nur dieser Schritt, den finde ich nicht gut, weil ich auch denke, das stört das Vertrauen des Kindes. Ja. Und das für die weitere Beziehung, denke ich, kriegt das Kind zusätzlichen Knacks und das tut beiden nicht gut. Liebe Christel, ich habe jetzt noch den Jo am Telefon. Okay. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, ich finde es auch. Und alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Also der Jo, ne? 19 Jahre. Jo. Eigentlich heißt Johannes, aber... Ach, Johannes. Aber man nennt dich Jo. Joe. Ja. Joe. So ein bisschen Englisch, ja. Ja? Ja, und zwar, ja, ich habe ein riesen Problem. Bitte? Ich habe ein riesen Problem. Ja. Und zwar vor, naja, vor knapp 5 Wochen, da war ich bei meinem Patenonkel. Ja. Und der ist schwul. Ja. Und der hat versucht, mich anzumachen. Ach du lieber Gott. Nur halt, zum ersten Mal? Ja, also ich sag mal so, meine Eltern sind gegen meinen Onkel, weil er halt schwul ist. Ja. Ich habe die Telefonnummer bzw. die Adresse nur zufällig halt rausbekommen. Ja. Ach, du hattest in den letzten Jahren gar... Nein, gar nicht. Gar keinen Kontakt mit gar ihm? Gar keinen. Der durfte auch nicht zu meiner Kommunion kommen halt. Wann hast du den das letzte Mal gesehen, bevor es jetzt zu der Begegnung da kam? Von meiner Taufe. Also kanntest du ihn gar nicht mal? Ja, also gar nicht. Ich meine nur aus Gesprächen nach dem Motto, ja, der Onkel Harald ist was, was ich was, ne, schwul und so weiter, ne. So, dann hast du die Telefonnummer rausgekriegt? Ja. Und die Adresse rausbekommen? Ja, zufällig, nur zufällig. Ja. Warum wolltest du ihn überhaupt kennenlernen? Ja, weil, ich sag mal so, jeder will doch mal seinen Patenonkel oder seine Patentante mal kennenlernen. Ja. Ne, aber wenn man so nicht vorher noch nicht kannte. Ja. Ja, und okay, dann hast du das also rausbekommen und bist hingefahren. Ja, erstmal angerufen. Angerufen, ja. Ja, und dann haben wir halt noch uns unterhalten am Telefon, fast eine Stunde. Mhm. Ja, und naja, und dann halt sind wir irgendwie zum Entschluss gekommen, dass ich ihn mal besuche, weil er kann mich ja wohl schlecht besuchen. Ja, dann hast du ihn besucht. Aha. Was ist dann da genau passiert? Ja, und also erstmal am Telefon noch, ne, hat er mir irgendwas vorgesülzt. Ach, er würde so und so aussehen, ne, wäre ein total netten Kerl und irgendwie, ich habe ihm total vertraut, ne, also er hat auch so eine zutrauliche Stimme gehabt, ne. Mhm. Ja, und dann war ich halt da und dann erstmal, ja, was möchtest du trinken, möchtest du was essen, etc., etc., ne. Ja, und dann auf einmal fing er an, ja, wie soll ich das sagen, also nicht gerade betatschen fing er an, ne, sondern halt, ja, wie soll ich das sagen, halt so eine Anspielung, ja, hast du schon mal was mit dem Kerl? Und, ja, danach... Also, hat er dich angefasst? Er hat mich angefasst. Zwar wo? Nicht... Wie wo? Ja, stell dir mal vor, ich sitze so ähnlich wie du, saß ich da, ne, auf der Couch. Nur halt das linke Bein über das rechte Bein. Ja. Und dann fing er auf einmal an, meinen Unterschenkel zu massieren. weil er gegenüber von mir saß. Und dann habe ich gesagt, hör bitte auf damit. Ja. Dann meinte er, komm, gucken wir uns mal eben ein Video an. Ganz spontan. Und dann meinte ich, naja, okay. Jetzt hat er mal, sind wir mal weg von dem Thema, ne? Ja. Nach dem Motto, grapsch und so weiter. Ja, und auf einmal hat er halt einen Schulenporno reingelegt. Aber wir können das nicht großartiges vertiefen. Ist da noch irgendwas noch Dramatisches passiert an dem Abend, an dem Tag? Ja, er hat meine Schlüssel weggenommen vom Auto. Ja. Wo ich auf der Toilette war. Ja. Und dann wollte mich nicht rauslassen. Erst halt nachdem ich wohl mit ihm, naja, ne? Halt was. Ja, und hast du es gemacht? Nein. Nein. Ja, ist der Fall auch klar. Du wirst diesen Mann nie wiedersehen. Ja, ja, stimmt. Die Sache war's. Es tut irgendwie total weh, weil mein Onkel und. Ja. Es ist ein Arsch. Auf jeden Fall. Ja, und das war's dann für alle Zeiten. Das geht mir aber nicht auf den Kopf. Kann ich mir vorstellen. Das wird eine Weile dauern, aber es ist ja auch nicht was ganz, ganz Schlimmes passiert. Liebe Joe, ich muss Schluss machen. Ja, ja. Alles Gute, tschüss. Ja. Ciao. Freunde, das Team. Diese Woche Gerald Baas, Peter Donalski, Olaf Borgmann, Richard Sendrowski, Anne Buchholz, Silke Peters, Henning Kaiser, Mathilde Kohl, Marco Rösseler, Petra Grützmann und Elke Puls. Themen nächste Woche. Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Beichten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema beim Sex erwischt. Und am Freitag ist, wie gesagt, Hella von Sinnen hier unser Talk-Thema. Das ist auch die letzte Woche, nächste Woche vor der Sommerpause. Übrigens, ein schönes Wochenende. Ciao.